Menschen in ein und demselben Land sprechen verschiedene Sprachen und glauben an verschiedene Götter. Und Menschen in verschiedenen Ländern sprechen manchmal dieselbe Sprache und glauben an dieselben Götter. Die Schubladenfans können ziemlich sauer werden, wenn du ihnen das sagst. Ihrer Meinung nach sollte die Welt nicht so ungeordnet und unübersichtlich sein. Sie empfinden es als Schande, dass in Griechenland italienisch gegessen, englisch gesprochen und an asiatische Gottheiten geglaubt wird. Sie würden das Rad der Geschichte am liebsten zurückdrehen, bis zu der Zeit, wo sich Griechinnen und Griechen noch richtig schön griechisch verhalten haben. Aber das funktioniert natürlich nicht. Denn sobald man in der Zeit zurückgeht, stellt man fest, dass schon immer alles im Wandel war. Keines unserer heutigen Länder und keine heutige Sprache und Religion gab es schon vor 5000 Jahren. Damals existierten weder Griechenland noch Kanada, Nigeria oder Indien. Niemand sprach Englisch, Französisch oder Griechisch. Und niemand glaubte an Jesus, Zeus oder Shiva. Natürlich gab es auch schon vor 5000 Jahren Länder, Sprachen und Religionen, aber sie unterschieden sich sehr von dem, was wir kennen. Unsere heutigen Länder, Sprachen und Religionen sind nur deshalb entstanden, weil Menschen in der Vergangenheit immer wieder umgezogen sind. Diese Ortswechsel haben sie nämlich auf neue Gedanken gebracht und dazu geführt, dass sie ihr Verhalten immer wieder verändert haben. Die ersten Griechinnen und Griechen, die an Jesus glaubten, unterschieden sich zum Beispiel sehr von ihren Mitmenschen, denn sie glaubten an eine völlig neue Religion. Eine Religion, die aus einem anderen Land kam. Ihre Eltern und Großeltern hatten noch nie von dieser Religion gehört. Du siehst, damit sich Dinge ändern, braucht es Menschen, die aufgeschlossen sind und Neues ausprobieren. Als Erste. Es braucht Menschen, die anders sind. Wenn du also manchmal das Gefühl hast, anders zu sein als die Leute um dich herum, dann ist das völlig in Ordnung. Die meisten Menschen, die früher in deinem Land gelebt haben, unterschieden sich stark von den heutigen Bewohnerinnen und Bewohnern. Denn egal, wie sehr sich Menschen bemühen, die gleichen Gerichte zu essen, dieselbe Sprache zu sprechen und an dieselben Götter zu glauben wie ihre Vorfahren, mit der Zeit wandeln sich die Dinge doch. Die Götter, die Sprachen und das Essen ebenso wie die Menschen selbst. Aber woher kommt dieser Wandel, wenn die Leute sich doch so sehr bemühen, dass alles beim Alten bleibt? Wieso sind die Länder, Sprachen und Religionen irgendwann nicht mehr das, was sie einmal waren? Warum verändern sich die Menschen? Warum haben die Griechinnen und Griechen aufgehört, Zeus und Artemis zu verehren, um stattdessen an Jesus zu glauben? Woher kommen neue Gottheiten? Und was passiert, wenn fremde Gottheiten aufeinandertreffen? Und, noch wichtiger, was passiert, wenn fremde Menschen aufeinandertreffen? Wenn du zum Beispiel jemanden aus einem fernen Land begegnest, der eine fremde Sprache spricht und seltsame Speisen isst, wenn du über den Ozean reist und an einem unbekannten Ort landest, wirst du mit den Leuten dort klarkommen oder werdet ihr euch streiten? Wie können Menschen, die sehr unterschiedlich sind, zusammenarbeiten und sich sogar anfreunden? Die Antwort auf diese Fragen ist eine der erstaunlichsten Geschichten, die du je hören wirst. Und noch dazu ist es eine wahre Geschichte.